sie auf der Straße gehen. Die Leute drehen sich um und bleiben stehen. Mütter nehmen Kinder fest an die Hand, denn vor sich da sind Skinheads, die haben kein Verstand. Warum schaust du deinen Vater so fragend an? Willst du's denn nicht verstehen? Erinnere dich an den Bildzeitung oder auch an den Tatort, den hast du doch selbst gesehen. Sie sind Karl, Karl, Karl und das Sozial. Karl, Karl, Karl und das Sozial. Karl, Karl, Karl und das Sozial. Karl, Karl, Karl und das Sozial. Der Abschaum der Nation, der unsere Gesellschaft zerstört. Ich habe es selbst gesehen, das heißt gelesen oder habe es bloß gehört. Sie haben keine Bildung, keinen Horizont. Idioten, alle Mann. Du brauchst sie nicht fragen, du siehst es auch so, dass keiner von ihnen bis drei zählen kann. Sie sind Karl, Karl, Karl und das Sozial. Karl, Karl, Karl und das Sozial. Karl, Karl, Karl und das Sozial. Karl, Karl, Karl und das Sozial. Ja. Und das Sozial. Karl, Karl, Karl und das Sozial. Karl, Karl, Karl und das Sozial. Karl, Karl, Karl und das Sozial.